Zeit, Grundschulzeit, jetzt bist du vorbei. Grundschulzeit, Grundschulzeit, die Erinnerung an dich bleibt. Vier schöne Jahre haben wir zusammen erlebt. Haben Rechnen, Lesen, Schreiben gelernt, aber noch mehr als das zählt. Haben Burgen gebaut und Quatsch gemacht, haben Lieder gesungen und viel gelacht. Grundschulzeit, Grundschulzeit, jetzt bist du vorbei. Grundschulzeit, Grundschulzeit, die Erinnerung an dich bleibt. Manches Sportfest haben wir erlebt, beim Grundschulwettbewerb hat die Halle gebebt. Urkunden und Pokale gekriegt, zusammengehalten beim Verlieren und Sieg. Tränen und manchen Zwist besiegt, jeden Streit noch irgendwie hingekriegt. Grundschulzeit, Grundschulzeit, jetzt bist du vorbei. Grundschulzeit, Grundschulzeit, die Erinnerung an dich bleibt. Eine Woche waren wir in Obertal, was haben wir dort alles gesehen? Museum Försterkühe, aus dem Wald fand der Rabe nur mit Mühe. Kein Heimweg konnte uns fertig machen, nächsten Tag hatten wir wieder gut lachen. Grundschulzeit, Grundschulzeit, jetzt bist du vorbei. Grundschulzeit, Grundschulzeit, die Erinnerung an dich bleibt. Jetzt heißt es Abschied nehmen und nicht wissen, was da kommt. Ein Stück von deiner Kindheit verlieren, auf deinem Weg immer weiterzugehen. Ich wünsch euch alles Beste, ab jetzt leider nur als deutscheren Gäste. Grundschulzeit, Grundschulzeit, jetzt bist du vorbei. Grundschulzeit, Grundschulzeit, die Erinnerung an dich bleibt. Grundschulzeit, Grundschulzeit, jetzt bist du vorbei. Grundschulzeit, Grundschulzeit, die Erinnerung an dich bleibt.